Naja, sagen Sie, glauben Sie, ich bin immer noch Gehaltsempfängerin hier? Oh, das glaube ich schon. Dann gehe ich jetzt und hole uns einen Whisky. Das ist eine glänzende Idee. Was haben Sie jetzt vor? Ab nach London? Noch nicht. Ich habe noch Verschiedenes zu erledigen hier. Zu welchem Berufe ich abermals loszog. Die Stadt war stiller jetzt, beschämt, verkatert nach dem beinahe Gewaltausbruch. Ich nahm den Bus zum nächsten Dorf. Das Dorf lag auf einem Hügel und blickte verschlafen aufs Meer. Die Häuser ließen sich an 5 Fingern zählen. Eines davon war maskiert als Antiquitätengeschäft. Sein antikstes Stück war ein verschossener Zettel an der Scheibe, auf welchem stand: Wollen Sie freundlichst Ihrem Hund nicht gestatten, die Katze bei Schlaf im Fenster zu belästigen? Das letzte Haus im Ort war das, nach dem ich suchte. Das Haus einer gewissen Miss Louisa Matthews. Ich weiß nicht, was ich erwartete.